auch kleinere Betriebe ausgelastet waren. Und das hatte auch zur Folge, nehmen wir mal an, wenn die Wehrmacht eine halbe Million Koppelschlösser gebraucht hat, dann sind auch nicht nur Großbetriebe zur Fertigung der Koppelschlösser gebraucht, sondern auch kleine Blechstanzereien, die nicht so leistungsfähig waren. Und auch, das war wieder dasselbe Prinzip, wie ich vorhin geschildert habe, die auch ein bisschen mehr verlangen mussten. Dann hatten wir wieder eine Mischkalkulation gemacht und hatten wir gesagt, von den kleinen Betrieben hier mit euren 30 Leuten und mit ihren ein bisschen veralteten Maschinen, ihr dürft ein bisschen mehr verlangen, wir kaufen euch das ab, dann habt ihr eine Arbeit und den Rest liefert dann die Großindustrie. Auf jeden Fall, wenn einer keine Aufträge mehr hatte, dann hat er gemeldet nach Berlin. Hat er gesagt, also bis August habe ich noch die Auftragsbücher voll, aber dann könnte ich wieder was bauen. Dann haben die wieder eine Anschlagstelle gesucht, wo Anfragen da waren und ein anderer Betriebszweig was wollte. Und das haben sie dann vermittelt. Nicht genauso, wie sie die auf dem Arbeitsamt die Arbeiter vermittelt haben. Das heißt, die haben das schon verdammt gut durchorganisiert gehabt. Wäre natürlich in unserer heutigen kapitalistischen Marktwirtschaft überhaupt nicht denkbar, weil da ganz andere Interessen mitspielen und weil sich die Interessen auch gegeneinander richten. Und dieses Gegeneinander richten der Interessen war halt sozusagen innerhalb der deutschen Reichsgrenzen mit der Zeit ausgeschaltet worden. So, dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Ich bin wieder rundrocken. Könnt ihr noch